Der junge Colalto blickte den beiden nach und sein Zorn wuchs immer mehr, weil dieser tölpelhafte Baron dem schönen Berkerfräulein nicht von der Seite weichen wollte. Und da er nun sah, dass er seinen Gegner mit Stichelworten nicht aus der Ruhe bringen konnte, entschloss er sich, es auf anderem Wege zu versuchen. Er trat an das tanzende Paar heran und wusste dem Baron so geschickt ein Bein zu stellen, dass dieser der Länge nach hinschlug und im Fallen zwar nicht die Demoiselle, wohl aber den Herrn, der ihm zunächst tanzte, mit sich zu Boden riss. In den Reihen der Tanzenden entstand ein Durcheinander, die Musikanten unterbrachen ihr Spiel, man vernahm Gelächter, Fragen und bestürzte Rufe, doch die Verwirrung nahm sogleich ein Ende, denn der Baron stand schon wieder auf seinen Beinen und war dem Herrn, den er zu Fall gebracht hatte, beim Aufstehen behilflich. Der sah zuerst recht missmutig drein, sobald er aber bemerkte, dass an seinen Kleidern, Spitzen und Bändern kein Schaden entstanden war, gewann er seine Kontenance wieder und er sagte zu dem Baron gewendet, mit vollendeter Höflichkeit, der nur eine kleine Prise Spott beigemengt war, »Der Herr versteht es, wie ich sehe, einige Abwechslung in das Tanzvergnügen zu bringen.« Der Baron Juranitz lüftete seinen Hut und brachte seine Entschuldigungen vor. Dann suchte er das Berkerfräulein, doch er fand die Demoiselle nicht mehr an seiner Seite. Sie hatte, beschämt und bestürzt über das peinliche Missgeschick, das ihrem Kavalier zugestoßen war, schon während des Durcheinanders den Saal verlassen. Indessen setzte die Musik wieder ein, die Paare ordneten sich, der Tanz ging weiter. Und der Baron Juranitz schritt durch die Reihen der Tanzenden und trat auf den Colalto zu. »Der Herr mag sagen«, sprach er ihn an, »ob er mir das mit Absicht und ex malitia getan hat.« Der junge Colalto blickte hochmütig über ihn hinweg in die leere Luft und gab keine Antwort. »Ich will wissen«, wiederholte der Baron, »ob der Herr mir das ex malitia getan hat, dass die junge Demoiselle über mich lachen sollt.« »Ich bin nicht verhalten«, sagte jetzt der Graf Colalto, »auf eine Frage Antwort zu geben, die in solch einem insolenten Ton an mich gerichtet wird. Der Herr ist schuldig, mir die Genugtuung zu geben, die mir nach geschehenem Affront als einem Edelmanne zusteht«, erklärte der Baron. »Es nennt sich hier manch einen Edelmann, der daheim in Holzschuhen hinter seinem Ochsen herläuft«, meinte der Graf Colalto mit einem Achselzucken. In dem Gesicht des Barons regte sich kein Muskel. Doch eine Säbelnarbe, die vordem kaum zu bemerken gewesen war, flammte jetzt an seiner Stirne auf, rot wie ein Feuermal. »Da der Herr mir die Genugtuung verweigert«, sagte er, ohne die Stimme zu erheben, »und fortfährt, mich zu offendieren, so kann ich den Herrn nicht länger als einen Kavalier traktieren. Ich werde ihn mit Stockprügeln zur Raison bringen, wie einen gemeinen Bauernknecht.« Der Graf Colalto hob die Hand, um dem Baron ins Gesicht zu schlagen, der aber hielt sie auch schon mit eisernem Griff fest in der seinen. Jetzt erst bequemte sich der Colalto dazu, mit dem Baron in anderem Ton zu reden. »Es ist hier nicht der Ort, noch ist es die rechte Zeit, die Sache auszutragen«, erklärte er. »Aber in einer Stunde wird der Herr mich im Kinskischen Garten vor dem großen Rondeau finden. Das Haupttor ist versperrt, aber das Seitenpförtchen steht offen. Dort werde ich den Herrn zu bedienen wissen.« »Das ist ein Wort so kräftig wie spanischer Wein«, sagte der Baron zufrieden, und nun gab er dem Colalto die Hand frei. Es wurde vereinbart, dass der Zweikampf mit Degen jedoch ohne Sekundanten ausgetragen werden sollte. Dann gingen die beiden auseinander, und kurze Zeit darauf verließ der Baron, ohne von dem Berkerfräulein Urlaub zu nehmen, die Gesellschaft und das Haus. Der junge Colalto ging indessen in einen von den Nebenräumen. Dort traf er den Hausherrn, den Zdenko von Lobkowitz, am Kartentisch. Er setzte sich neben ihn und sah eine Weile dem Spiel zu. Dann fragte er, »Kennen euer Liebten hier einen, der sich Baron Juranitz nennen lässt?« »Sieh mal her, das hier ist ein Spiel, bei dem gilt die grüne Sieben alles«, erklärte ihm der Herr von Lobkowitz. »Ich spiele es heute zum ersten Mal.« »Den Juranitz? Ja, den kenne ich.« »Gehört er zu uns? Ist er von Adel?« erkundigte sich der Colalto. »Er hat recht bäurische Manieren.« »Der Juranitz? Er mag bäurische Manieren haben, ist aber doch von gutem, echtem Adel«, sagte der Senko Lobkowitz, der alle adeligen Stammbäume im Kopfe hatte und daher in Fragen der Herkunft wie kein zweiter Bescheid wusste. Der Colalto sah wiederum eine Weile hindurch dem Spiele zu. »Es ist zum Lachen«, meinte der Senko Lobkowitz, »wenn einer in diesem Spiele die grüne Sieben und den schellen Buben hat, dann kann er spielen, wie er will, er muss gewinnen. Sonst aber, so viel kann der Meißeljude gar nicht borgen, wie man in diesem Spiel verlieren kann, wenn man mit seinem Kopf nicht bei der Sache ist. Was ist mit dem Lorenz Juranitz? Hat er im Trinken exzediert?« »Nein, aber ich hatte dennoch Händel mit ihm«, berichtete der Colalto. »Ich werde mich heute Nacht noch mit ihm treffen.« Der Zdenko Lobkowitz legte die Karten aus der Hand. »Mit dem Juranitz?« rief er mit gedämpfter Stimme. »Dann geh nur gleich und empfiehl ich der göttlichen Protektion. Der Juranitz ist ein mörderischer Fechter.« »Ich weiß aber meinen Degen auch recht gut zu gebrauchen«, erklärte der Colalto. »Was, deinen Degen? Er wird dich an deinen Ohren zu packen bekommen, der Juranitz«, sagte der alte Edelmann. »Glaub mir, es ist nicht gut, mit ihm anzubinden, ich kenn ihn. Schlag dich mit dem Teufel, aber nicht mit dem Lorenz-Baron Juranitz. Geh und bring die Sache in Ordnung. Es wird dir an deiner Ehre kein Abbruch geschehen, wenn du dich exkusierst. Oder soll ich es für dich tun?« »Ich werde es euer Liebten vermelden, wenn die Sache in Ordnung gebracht ist«, sagte der Colalto. Das große Rondon im Kinskischen Garten war einer der Orte, an denen der Prager Adel seine Streitigkeiten mit dem Degen auszutragen pflegte. Es war ein Rasenplatz, um den ein Kiesweg lief, und in der Mitte des Rasens gab es zwischen zwei einsam stehenden Ulmen eine Fontäne, deren Plätschern man schon von Weitem hören konnte. Ein steinerner, mit Moos bewachsener Meergott lag hingestreckt auf einem Felsenriff, und die Meermädchen, Tritonen und Sirenen aus verwittertem Sandstein, die am Rande des Bassins kauerten, sandten ihre sich kreuzenden Wasserstrahlen auf das Schilfrohr, auf das Felsenriff und in steilem Bogen zum Himmel empor. Hier auf dem Rasen traf der Colalto den Baron, der zwei kroatische Diener mit sich gebracht hatte, die Fackeln trugen, denn der Mond stand im letzten Viertel. Diese beiden Kroaten, Kerle mit verwegenen Schnauzbärten und mit Haarsträhnen, die im Nacken zu einem dicken Knoten zusammengeflochten waren, standen in gebückter Haltung vor den Steinfiguren der Fontäne, bekreuzten sich und murmelten Gebete. »Für meine Leute«, erklärte der Baron dem Grafen Colalto, »ist diese Wasserkunst ein großes Mirakel. Sie haben dergleichen noch nie gesehen. Sie glauben, in dem Neptun dort den heiligen Laurentius zu erkennen, meinen Schutz- und Namenspatron, und die Meerweiber und die Tritonen halten sie für Engel, die vom Himmel herabgesandt sind, um diesem heiligen Märtyrer beizustehen und ihm mit ihren Wasserstrahlen Kühlung zu bringen, denn er liegt auf dem Rost. Tja, meine Kroaten sind fromme Leute und große Verehrer der Heiligen, und sie würden hier durch alle Kirchen auf den Knien rutschen, wenn es nicht auch Trinkstuben in der Stadt gäbe.« Er wies den beiden Dienern ihre Plätze an, so daß der Rasen und der Kiesweg im Lichtschein ihrer Fackeln lagen. Die beiden Gegner traten einander im vorgeschriebenen Abstand gegenüber und grüßten einander mit den Degen. Dann warf der Colalto einen Kieselstein, den er vom Boden aufgelesen hatte, steil in die Höhe. Sie standen beide regungslos und horchten, und so wie er niederfiel, begann der Kampf. Er dauerte nicht lange. Der Colalto, der in seinem Leben schon manchen fremden Rock mit dem Degen durchlöchert hatte, sah sich diesmal einem Gegner gegenüber, der es mit vieren zugleich hätte aufnehmen können. Drei von ihnen hätte er, wie man so sagt, auf seinen Hut gesteckt und den vierten gefragt, ob ihrer noch mehr seien. Der Baron Juranitz war wahrhaftig, was ihn der Lobkowitz genannt hatte, ein mörderischer Fechter. Anfangs rührte er sich nicht von der Stelle und ließ den Colalto seine Ausfälle machen. Dann aber trieb er ihn mit Degenhieben und Degenstößen den Kiesweg entlang und über den Rasen bis zur Wasserkunst, fragte ihn dazwischen, ob es ihm nicht zu kühl sei und wann er seinen Vetter, den Franz Colalto, zuletzt gesehen habe, jagte ihn zweimal um das Bassin und wieder über den Rasen auf den Kiesweg und den gleichen Weg zurück. Und dann nahm die Sache ein Ende. Der Graf Colalto fand sich in einer Situation, in der kein Widerstand und kein Retirieren möglich war. Er hing, nach Atem ringend, mit dem Oberkörper über den Rand des Bassins hinaus, und der Degen des Barons war auf seine Brust gerichtet. »Das wäre somit erledigt«, sagte der Baron, »und ich könnte dem Herrn meinen Degen so leicht und mit ruhigem Gewissen durch den Leib jagen, wie ich ein Glas Wein trinke. All den Nöten und Drangsalen dieser armen Welt wäre der Herr enthoben.« Der Colalto schwieg. Von den Wasserstrahlen der Tritonen sprühten kalte Tropfen in sein Gesicht. Und das Sonderbare war, dass ihn jetzt, nach diesen Worten erst, eine beklemmende Angst befiel, eine Angst so stark, wie er sie während des Zweikampfs nicht empfunden hatte. »Was hält der Herr«, fragte der Baron, »von der heiligen Barmherzigkeit? Hat man ihm auch so viel davon erzählt, wie lieblich sie dem allmächtigen Geist ist und wie große Verdienste sich der erwirbt, der sie übt?« »Wenn der Herr mir mein Leben lässt«, sagte der Colalto von Angst geschüttelt, »so wird er für alle Zeiten einen wahren Freund an mir besitzen.« Der Baron stieß einen kurzen und scharfen Pfiff aus. »Ich habe um des Herrn Freundschaft nicht geworben«, erklärte er, »wüsst auch nicht, was mit ihr beginnen.« In diesem Augenblick hörte der Colalto eine leise Musik, ein Flötenspielen, ein Geigen und ein Trommeln. Es war die feierlich bewegte Weise einer Sarabande, die sich hinter den Büschen vernehmen ließ und langsam näher kam. »Vielleicht ist der Herr im Tanzen geschickter als mit dem Degen«, fuhr der Baron fort. »Mit Fechten hat der Herr sein Leben an mich verspielt. Mit Tanzen kann er es von mir zurückgewinnen.« »Mit Tanzen?« fragte der Colalto, und es schien ihm plötzlich, als ob dies alles, die Stimme des Barons, das Plätschern der Fontäne, die Degenspitze an seiner Brust und die Musik, die jetzt ganz aus der Nähe erklang, nur ein schwerer Traum wäre. »Mit Tanzen? Jawohl. Wenn der Herr sein Leben behalten will, so wird er tanzen«, sagte der Baron. Und wiederum flammte die Säbelnarbe an seiner Stirne auf. »Der Herr hat's dahin gebracht, dass die junge Demoiselle über mich gelacht hat. Der Herr wird tanzen.« Er trat einen halben Schritt zurück, und der Colalto richtete sich auf. Er sah jetzt, dass hinter dem Baron nicht nur die beiden Fackelträger, sondern noch fünf andere kroatische Diener standen, die alle des Barons Livree trugen. Drei von ihnen waren Musikanten und zwei, die recht gefährlich darein sahen, hielten Terzerole in den Händen. »Der Herr wird tanzen, von jetzt bis in den lichten Morgen«, erklang die Stimme des Barons. »Durch alle Gassen Prags wird der Herr tanzen. Er wird nicht müde werden. Ich rat's ihm nicht. Denn wenn er innehält, bekommt er eine Kugel in den Leib. Ist's dem Herrn nicht recht, so mag er's sagen. Nun, lässt der Herr mich warten?« Die beiden Kroaten hoben ihre Terzerole, die Musikanten spielten, und der Graf Colalto begann, von Todesangst getrieben, eine Sarabande zu tanzen. Es war ein sonderbarer Zug, der sich durch die Gassen und über die Plätze des nächtlichen Prag bewegte. An der Spitze schritten die Fackelträger, dann kamen mit Flöte, Geige und Trommel die Musikanten, hinter ihnen tanzte Graf Colalto, die beiden Kerle mit den Terzerolen folgten ihm und ließen ihn nicht aus den Augen, und der Baron Juranitz machte, obwohl er als Letzter ging, den Führer, denn er wies mit seinem Degen den Fackelträgern den Weg, den sie einzuschlagen hatten. Es ging durch enge, winkelige Gassen bergauf und bergab, vorbei an adeligen Palästen und an schmalen, windschiefen Giebelhäusern, vorbei an Kirchen, Gartenmauern, Weinschenken und steinernen Brunnen. Die Leute, denen sie begegneten, fanden nichts Verwunderliches an diesem Zug. Sie meinten, der Kavalier, der da hinter den Musikanten hertanzte, habe ein wenig über den Durst getrunken und sei in fröhlicher Laune. Und einer seiner guten Freunde brächte ihn mit Musikanten und Lakaien in sein Quartier. Und niemand ahnte, dass da einer verzweifelt um sein Leben tanzte. Und wie nun der Colalto so abgemattet und erschöpft war, dass er glaubte, er könne nicht weiter, und das Herz müsse ihm in Stücke springen und doch kein Erbarmen fand und weiter tanzen musste, da traf es sich, dass sie just auf einem kleinen Platz angelangt waren, in dessen Mitte eine Mutter Gottes stand. Und sobald die Kroaten dieses steinerne Bildwerk erblickten, warfen sie sich auf die Knie, schlugen das Kreuz und sagten Gebete her. Und da ließ sich der Colalto auf die Erde gleiten und schöpfte Atem. Der Baron Juranitz lachte laut und schallend. »Bei meiner armen Seele, so war das nicht gedacht«, sagte er und schlug nun auch ein Kreuz. »Aber ich hätte es wissen müssen, dass das so kommen wird. Ja, meine Kroaten sind fromme Leute, die wissen, was sie Christo und seiner Mutter schuldig sind. Und der Lange dort, der mit dem Terzerol, der ist von ihnen allen der Frömmste. Der schlägt sich lieber die Hand ab, als dass er an einem Sonntag ein Pferd stehlen geht.« Indessen hatten die Kroaten ihre Andacht beendet, und nur der eine, der am Sonntag kein Pferd stehlen wollte, lag noch auf den Knien, und den fuhr der Baron nun an. »Steh auf, dass dich das Mäuslein beiß! Die heilige Jungfrau will auch einmal etwas anderes sehen als dein Gesicht!« Es gab, und es gibt heute noch, viele hundert Kruzifixe und steinerne Heilige in der Stadt Prag. Sie stehen leidend, segnend oder beschwörend auf den Plätzen und in den Nischen und Winkeln. Vor den Kirchenportalen stehen sie, vor den Hospitälern, vor den Armenhäusern und auf der steinernen Brücke. Und wo die Kroaten an solch einem Bildwerk vorüberkamen, fielen sie auf die Knie und murmelten Gebete oder sangen Litaneien. Und der Colalto hatte eine kurze Rast. Anfangs nahm dies der Baron Juranitz gelassen hin. Er wusste, in den heiligen Dingen war mit den Kroaten nicht zu spaßen. Dann aber begann es ihn immer mehr zu verdrießen, dass seine Diener in ihrer frommen Einfalt seinem Feinde solchen Beistand taten, und er dachte nach, wie dem abgeholfen werden könnte. Und da, wie er so nachsann, kam ihm ein Gedanke. Der erschien ihm so über die Maßen spaßhaft, dass er laut auflachte. »Ja!« Das sollte der letzte Streich sein, den er in dieser Nacht im Colalto spielen wollte. In den Gassen der Judenstadt sollte der Colalto seine Sarabande tanzen, denn dort gab es keine Kruzifixe und keine heiligen Figuren. Damals war die Prager Judenstadt noch nicht mit einer Mauer umgeben, die wurde erst in der Zeit der Schwedenbelagerung errichtet. Man konnte aus den Gassen der Altstadt in die Judenstadt gelangen, ohne erst an ein verschlossenes Tor pochen zu müssen. Und so führte der Baron seine Schar durch das Valentinsgässlein in das Judenquartier, durch enge und verschlungene Gassen ging es, an der Friedhofsmauer entlang bis an das Moldauufer und wieder zurück, vorbei am Judenbad, vorbei am Rathaus, vorbei am Backhaus, an den versperrten Fleischbänken vorbei und über den Trödelmarkt, der verlassen dalag. Und die Musikanten spielten und der Colalto tanzte, und kein Heiligenbild, das ihm Rast verschafft hätte, lag auf diesem Wege. Hier und dort wurde, wenn der Zug vorüberkam, ein Fenster geöffnet, verschlafene und verängstigte Gesichter blickten hinaus, und das Fenster schloss sich wieder. Hier und dort bellte ein Hund, dem der Zug verdächtig erschien. Und wie nun die beiden Fackelträger und die Musikanten hinter ihnen aus der Zigeunergasse in die breite Gasse einbogen, dort, wo das Haus des hohen Rabbi Löw lag, da war der Colalto am Ende seiner Kräfte. Er stöhnte, taumelte, griff sich an die Brust und schrie mit schwacher Stimme um Hilfe. Der hohe Rabbi, der oben in der Stube über den heiligen und zaubergewaltigen Büchern saß, hörte diese Stimme, und er wusste, dass sie aus den Tiefen der Verzweiflung kam. Er trat ans Fenster, beugte sich hinaus und fragte, wer da rufe und womit ihm geholfen sein könnte. »Ein Jesusbild«, keuchte der Colalto mit seinem letzten Atem, und dabei tanzte und taumelte er immer noch weiter. »Um der Liebe Gottes willen, ein Jesusbild, oder es ist aus mit mir!« Der hohe Rabbi Löw umfasste mit einem Blick die Fackelträger und die Musikanten, den tanzenden Colalto, die beiden Lakaien mit den Terzerolen und den lachenden Baron. Und mit diesem einen kurzen Blick war es ihm klar geworden, warum dieser Tanzende nach einem Jesusbild schrie und dass ein Mensch aus Todesnot zu retten war. Gegenüber, auf der anderen Seite der Gasse, war ein Haus durch Feuer zerstört, und nur eine einzige Mauer stand noch aufrecht. Die war vom Alter und von Rauch geschwärzt. Und auf diese Mauer wies der hohe Rabbi mit seiner Hand. Auf dieser Mauer ließ er durch seine zauberische Kraft aus Mondlicht und Moder, aus Ruß und Regen, aus Moos und Mörtel ein Bild entstehen. Es war ein Ecce Homo. Aber es war nicht der Heiland, nicht der Gottessohn, auch nicht der Sohn des Zimmermanns, der aus dem galiläischen Gebirge in die heilige Stadt gekommen war, um das Volk zu lehren und für seine Lehre den Tod zu erleiden. Nein, es war ein Ecce Homo von anderer Art. Doch solche Erhabenheit lag in seinen Zügen. So erschütternd war das Leiden, das aus seinem Antlitz sprach, dass der Baron mit seinem steinernen Herzen von einem Blitzschlag des Selbsterkennens getroffen wurde und als erster in die Knie sank. Und vor diesem Ecce Homo klagte er sich an, dass er in dieser Nacht ohne Erbarmen und ohne die Furcht Gottes gewesen war.